Eine Gedenkveranstaltung zum 70. Gründungstag der Hochschule Gimbohyun fand am 10. März statt. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der PDAK, Kwak Bom-gi, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Lehrer und Studenten der Hochschule nahmen an der Veranstaltung teil. Kwak Bom-gi verlas das Gratulationsschreiben des ZK der PDAK an die Lehrer und Studenten der Hochschule Gimbohyun. Im Gratulationsschreiben wurde hervorgehoben, die Hochschule Gimbohyun sei eine zuverlässige Ausbildungsbasis für Landwirtschaftskader, die speziell die Verwaltungsmitarbeiter heranbilde, die für den Aufbau der sozialistischen Dörfer zuständig seien. Präsident Kim Il-sung habe am 11. März zu C36 1947 die Ausbildungsanstalt für Landwirtschaftskader Nordkoreas, Vorläufer der Hochschule, gegründet. Auch in der Zeit des erbitterten Vaterländischen Befreiungskrieges habe er für die unaufhörliche Durchführung der Bildungsarbeit gesorgt. In allen Etappen der Entwicklung der Revolution habe er die Richtungen und Wege zur Verbesserung und Verstärkung der Arbeit der Hochschule eindeutig erklärt. Am 11. August zu C83 1994 habe Kim Jong-il mit dem erhabenen Willen dazu tüchtige Funktionäre, die den glühenden patriotischen Geist vom Herrn Gimbohyun fortsetzen, heranzubilden, diese Anstalt in die Hochschule Gimbohyun umbenannt und die Arbeit der Hochschule fürsorglich geführt, damit die Bildungs- und Erziehungsarbeit weiter verstärkt werden könne. Das ZK der Partei der Arbeit Koreas würdigte im Gratulationsschreiben die Lehrer und Studenten der Hochschule Gimbohyun hoch, die die Bildungspolitik der PDAK konsequent durchsetzten, sich für die Ausbildung der Landwirtschaftskader einsetzten und sich zu den tüchtigen Pfeilern für den Aufbau der sozialistisch geprägten Dörfer entwickeln. Auf der Veranstaltung gab es ein Referat und Reden.